Jetzt kommt der Bonus von der Achterrasse. Vielen Dank an alle, die sich drauf einlassen. Leute steckten Energie in das Projekt. Vielen Dank dafür. Das ist wunderschön. Und jetzt geht's los. Viel Spaß euch. Du hast jetzt halt den Philipp irgendwie gehuldigt mit seinem Hang zu Sprichwörtern, aber das reicht scheinbar nicht. Vielleicht müssen wir irgendwie alle drei? Kriegen wir das irgendwie hin, Attila? Alle drei, ja. Ich glaube, da habe ich tatsächlich eine Idee. Und zwar, alle drei, die nennen sich ja Triumvirat, die Burschen. Und eigentlich haben sie nie geklärt, warum sie das tun. Und also zum einen würde es mich tatsächlich brennend interessieren. Damit ist das auch ein bisschen so ein Aufruf. Klärt das mal bitte in einer der nächsten Folgen. Warum nennt ihr euch denn Triumvirat? Gleichzeitig habe ich mir gedacht, weil ich da immer so von mir ja behaupte, so ein bisschen so historisch mich zu betätigen. Ja, da könnte ich mal ein bisschen was erzählen oder euch auch fragen. Was wisst ihr denn vom Triumvirat und wo befinden wir uns da überhaupt? Ich fange an. Ja! Es sind drei Leute. Drei Leute, ja, das ist wahr. Ich werde genauer, drei Männer. Triumvir... Tresviri, ja, genau. Das hatte ich nie. Na, sei froh. Gerade heute habe ich aber über Latein sehr wohlwollend gesprochen. Ich bin überzeugt, dass alle, die irgendwie eine Chance haben, Latein zu lernen, das machen sollten. Und zwar gar nicht, um Latein zu lernen, sondern tatsächlich Deutsch zu lernen. Denn was du da an Grammatik und an Strukturen mitkriegst, das ist mega. Und ich persönlich bin überzeugt, der Name verrät das ja, ich bin eigentlich aus Ungarn und ich war 11, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und ich bin tatsächlich überzeugt, dass ich eigentlich hauptsächlich über Latein Deutsch gelernt habe, weil ich da zufällig irgendwie reingerutscht bin. Und insofern, also bitte, macht das. Lernt Latein, Leute. Also man sagt ja immer, über Latein kann man sich andere Sprachen, vermutlich auch die germanischen Sprachen, leichter erarbeiten. Ich glaube, der Latein nicht. Oder nicht germanisch, so. Die... Romanischen. Romanischen, danke. Hm. Ich meine eher, dass jemand, der sich durch Latein kämpfen kann, auch mit den anderen Sprachen zurechtkommt. Das ist dann diese ominöse Frusttoleranz, die man da lernt. Ja. Ja, aber ihr habt es ja schon gesagt mit Tres Viri, genau, Triumvirat. Und da sind wir ja eigentlich dann in der Antike. Und lustigerweise gab es ja mehrere Triumvirate, aber ein Triumvirat ist da extrem bekannt und das kennen wir, beziehungsweise die ersten zwei eigentlich sogar. Wisst ihr, welche Personengruppe gemeint sein könnte? Also dunkle. Wer sind denn diese drei Männer? Also Cäsar war auf jeden Fall einer dem Triumvirat. Ich meine, der war auch in beiden drin, oder? Oder nein, im zweiten konnte er, glaube ich, nicht mehr drin sein. Nicht ganz, weil er da ein bisschen erdolcht wurde zuvor. Aber so, tatsächlich, jetzt. Das mit dem zweiten Triumvirat geht eigentlich genau darauf zurück, dass die ganze Problematiken da begonnen haben, ja. Ah, dann war doch sein, er hat doch jemanden adoptiert in die Familie und der hat ihn dann... Sehr gut. Mark out. Ja, der Octavian, war noch später. Augustus? Augustus Octavian, genau. Der war der sozusagen derjenige, der im zweiten Triumvirat zwar anfangs die untergeordnete Rolle gespielt hat, später aber dann natürlich Kaiser Augustus wurde und damit eigentlich der große Held dann eigentlich war. Genau, aber die anderen kennt man eigentlich nicht. Ja, genau. Wenn ich jetzt so ein paar Namen nenne, also zumindest zwei Namen werdet ihr sehr wahrscheinlich mal gehört haben. Im ersten Triumvirat waren Caesar und Pompeius dabei. Vielleicht habt ihr den Namen schon gehört, aber eher unbekannt. Und der dritte, von dem hört man gar nichts, der Crassus, zu dem erzähle ich nachher vielleicht noch ein bisschen was. Und im zweiten Triumvirat waren es eben Octavian, dann Marc Anton, die ganzen Kleopatra-Verfilmungen so ein bisschen mit Richard Burton und so weiter, Marc Anton, da könnte man ihn herkennen, zumindest den Namen. Und eben der dritte, Lepidus, von dem weiß man eigentlich auch tatsächlich sehr wenig. Also diese beiden, Crassus und Lepidus, jeweils aus dem ersten und zweiten, das sind so Nebendarsteller. Und die anderen sind eigentlich Caesar und Octavian. Bevor ich jetzt aber das mache, möchte ich einen kleinen Umweg machen. Was ist eigentlich Geschichte? Warum ist es eigentlich so spannend, was die drei Jungs da machen und vor allem eben, was Jürgen genau macht? Mit dem hatte ich immer wieder mal Kontakt und da kommt mir heute tatsächlich ein Riesenzufall auch noch dazwischen. Und zwar habe ich in der U-Bahn die Folge mit Franz Schmidt gehört. Die habe ich noch nicht zu Ende gehört. Insofern bitte nicht zu viel spoilern. Aber ich wurde auch aufgefordert, ein bisschen was zu sagen zur goldenen Zeit der Scharfrichter. Weil Jürgen das irgendwo gelesen hat, dass eben die Zeit von Franz Schmidt um 1540 rum, Pi mal Daumen, das goldene Zeitalter der Henker sein sollte. Und dann haben sie ja darum gebeten, die drei, ja, ich könnte mich ja damit mal auseinandersetzen und zumindest mal bestätigen, ob so war. Die Henker Google haben auch Sachen auseinandergesetzt. Ja, genau. Das stimmt wohl. Und genau das ist übrigens tatsächlich, was Geschichte eigentlich ausmacht. Und zwar eben genau sowas zu benennen wie das goldene Zeitalter für Henker und so weiter und so fort. Denn was ist denn Geschichte? Geschichte, und das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, Geschichte ist, also oder das, was der Historiker macht, ist eine reine Sprach- und eine reine Denkhandlung. Es ist absolut nicht möglich, Geschichte wieder herzustellen. Alles, was vergangen ist, ist vergangen. Vor allem können wir auch die Gesamtheit der Geschichte nicht wiederherstellen. Ob irgendwie in der Antike sich ein Sklave mal da irgendwo ein Zeh gestaucht hat oder irgendwo im Mittelalter dann ein Wildschwein gegen Baum gelaufen ist und so weiter. Das können wir nicht wiederherstellen. Das ist einfach vorbei. Vor allem interessiert das auch niemanden. Also wir können eigentlich nur ganz kleine Teilbereiche wiederherstellen von Geschichte. Und zwar brauchen wir dafür die Quellen. Also die Quellen sind ganz, ganz wichtig, sei es eben Sachquellen, also irgendwelche Fundstücke, die man ausgräbt oder vielleicht sogar noch da sind. Da ist natürlich immer ganz, ganz spannend die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir jetzt wir haben ja die Regensburger Innenstadt schon heute gehabt in unserem Gespräch, da ist ja doch diese steinerne Brücke. Mhm. Und wenn wir über diese Brücke laufen, diese Brücke ist einfach uralt. Das heißt, die Gleichzeitigkeit von uns, aber die Brücke existiert schon ganz, ganz lange, also die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und das ist immer wieder so eine Sache, was zumindest bei Sachquellen zu beachten ist. Jetzt haben wir aber auch die Schriftquellen. Der Historiker arbeitet am liebsten mit Schriftquellen. Also alles, was aufgeschrieben ist, weil das irgendwie in irgendeiner Form ganz cool klingt. Aber in diesen Schriftquellen sind irgendwelche Tendenzen reingeschrieben. Also zum Beispiel Caesar, über den wir ja heute noch sprechen, der hat ja, ihr kennt ja sein Lieblingsbuch. Also Josh, du hattest ja auch Latein. Hast du dann das Buch übersetzt von Caesar? Bellum Germanicum? Oder? Ja, die Bello Gallico. Bello Gallicum. Gallicum. Ja, genau. War das mit den Elchen? Mit der Elchjagd? Mit der Elchjagd, das kann sein, dann muss ich es zugeben. Also das wüsste ich jetzt nicht, ob irgendwelche Elche gejagt wurden in der Bello Gallico, aber möglich. Und das ist eine reine Propagandaschrift. Das ist echt ein Wahnsinn. Der hat es einfach nur verfasst, um irgendwie den Römern zu zeigen, was für eine coole Socke er ist. Mehr ist es nicht. Also sind die Tendenzen für uns natürlich vielleicht versteckt oder nicht mehr sichtbar, aber wir müssen das irgendwie entblättern. Aber was der Historiker jetzt machen muss, ist eben bestimmte Quellen zu sammeln und so Sachzusammenhänge herstellen. Und wenn jetzt eben der Jürgen irgendwo gelesen hat, dass diese Zeit um 1550 oder wann jetzt der Franz Schmidt da eben seine Leute auseinandergenommen hat, wenn das eben das goldene Zeitalter der Henker ist, dann müsste man an der Stelle fragen, woher kommt das? Warum behauptet das ein Historiker? Und das ist die Aufgabe der Historiker, solche Sachen zusammenzufassen. In keiner Quelle, die man irgendwo nachlesen kann, würde drinstehen, heute beginnt der 30-jährige Krieg, 1618 bis 1648. Das sind so Jahreszahlen, die wir früher in der Schule alle gelernt haben. Es hat mit Geschichte nichts zu tun. Es ist natürlich wichtig, dass wir so Orientierungswissen haben und Jahreszahlen so eint, dass wir eben wissen, dass eben Napoleon 1618 vielleicht noch nicht gelebt hat. Aber wir könnten uns die Frage stellen, inwieweit ist dieser 30-jährige Krieg 1618 bis 48 tatsächlich in Zusammenhang zu stellen mit Napoleon. Eine andere Sache ist, was Historiker auch gemacht haben, es gibt Historiker tatsächlich, die behaupten, das wird nicht so rezipiert, weil das einfach von den anderen Historikern so nicht angenommen wird. Es gibt auch den zweiten 30-jährigen Krieg. Könnt ihr euch vorstellen, welcher Krieg damit gemeint sein könnte? Den zweiten 30-jährigen Krieg? Landshuter Erbfolgekrieg war vorher, oder? Ja, war vorher, ja. Von 30 Jahre lang. Vielleicht irgendwie mit den Kolonien. Also England, Frankreich haben ja ewig. Hat irgendjemand den Ersten und Zweiten Weltkrieg? Oliver, ja, du kommst tatsächlich genau absolut. Hey, cool, du bist der Erste. Hat vielleicht jemand gesagt, es sind nicht zwei Kriege, sondern es ist ein Krieg mit einer Friedensphase zwischendrin. Genau, also auch beim 30-jährigen Krieg gab es natürlich immer wieder diese Friedensphasen. Die haben ja nicht die ganze Zeit miteinander gekämpft. Und tatsächlich, Wieler war es, glaube ich, hat behauptet, was heißt behauptet, das klingt jetzt so doof, sondern er hat eben herausgearbeitet, dass man diese Phase vom Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr wohl als den Zweiten 30-jährigen Krieg nehmen kann. Und vor allem hat er dann auch gezeigt, wie diese zwei Ebenen miteinander zusammenhängen. Und das ist ja das, was der Historiker machen muss. Und er macht das immer über eine Narration. Eine Narration ist im Endeffekt eine Erzählung von zwei Zeitpunkten, die in irgendeiner Form miteinander verknüpft sind. Und das ist ja eigentlich das, was Jürgen immer vorbereitet. Und das ist für mich auch deswegen so wertvoll, ihm da an der Stelle zuzuhören, weil sie natürlich auch Geschichten nehmen, die man so sich nie anhören würde. Und gleichzeitig macht er halt eine Narration draus, und zwar zusätzlich noch als Unterhaltung. Denn man könnte das auch stinkelangweilig runterschreiben und irgendwie lesen, und wahrscheinlich würde das sich niemand antun und lesen. Aber dadurch, dass sie das so präsentieren und in der Form, wie sie miteinander eben auch in einen Dialog oder in einen Trialog kommen, das ist eigentlich das, was ihre Narration, diese Historizität ausmacht. Was natürlich fehlt, ist eben, dass sie immer wieder überlegen, okay, welche Triftigkeiten sind da? Also eigentlich müsste, wenn der Jürgen jetzt historisch arbeiten würde, müsste er natürlich 5, 6, 7 Quellen, falls es überhaupt so viele gibt, gegenüberstellen und sagen, also aus meiner Sicht ist es wahrscheinlicher, dass das und das passiert, ist weil. Und dann versucht er es zu begründen, aber wissen tun wir es natürlich nie, weil die Quellen das so an der Stelle nie sagen. Immer wieder stellt er sich die Frage, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend, dass er ohne zu wissen, was eigentlich, er ist ja nicht Historiker vom Fach, und deswegen, aber er stellt immer wieder, ich glaube, das ist am wahrscheinlichsten, und solche Sachen sagt er, und genau das ist das, was der Historiker da macht, eben diese Triftigkeiten bestimmen, mit über die Quellenarbeit und eben Sachzusammenhänge über eine Narration miteinander verknüpfen, die so in Quellen nicht drinstehen. Wie ich eben vorhin sagte, den 30-jährigen Krieg, also man wird nie irgendwo lesen können, heute beginnt der 30-jährige Krieg. Keine Quelle kann das so an der Stelle tatsächlich sagen. Und das ist das, was den Historiker ausmacht. Und jetzt kommen wir eben zu der Frage zurück mit dem goldenen Zeitalter für die Henker. Ich muss sagen, ich habe das noch so nie gehört und nie gelesen, aber ich habe mir eben Gedanken gemacht, womit könnte das zusammenhängen. Und für mich sind an der Stelle eben drei Aspekte tatsächlich sehr wichtig. Die Zeit, spanische Inquisition, da werden natürlich auf jeden Fall ja, von den Katholiken irgendwelche Geständnisse erpresst und nun, wer macht das? Wer macht diese Drecksarbeit? Ja, Henker. Dann haben wir natürlich noch die tatsächlich die Hexenverfolgung. Das ist das, wer macht natürlich wieder diese Arbeit an der Stelle? Auch wieder die Henker. Und ihr könnt euch noch vielleicht an Heinrich den VIII. Und so weiter erinnern. In England, Protestanten, Katholiken und all diese ganzen Sachen. Und da wurden auch unliebsame Leute gerne eingesperrt im Tower und entsprechend auch gefoltert und gehängt und, und. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben derjenige, der das geschrieben hat mit dem goldenen Zeitalter, gemeint hat, es wurden so viele Menschen gehängt, gefoltert, wie sonst nie in der Geschichte. Denn so ab 1800 herum eben so, wo Humanismus langsam als Idee aufkommt und Aufklärung so in den Anfangsphasen steckt, da gehen die Leute dazu über, Henker nicht mehr zu einzustellen. Also das kommt ja dann teilweise ja dann viel später dann wieder, also in Amerika zum Beispiel und so weiter und so fort. Also die goldene Zeit der Henker ist quasi der Zeitpunkt, wo man zu seinem Kind gesagt hat, Junge, lern Henker, weil die haben gerade Fachkräftemangel. So ist es, genau. Ja, ja. Ja, und also in der Folge, wie gesagt, ich habe noch ungefähr eine Stunde vor mir oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und ist es nicht sogar so, dass die jetzt auch tatsächlich so eine, das ist so ein Wendepunkt. Das erfahren, dass die eben nicht mehr so untergebuttert werden und nicht mehr außerhalb wohnen müssen, ja, sondern genau, also das für den mehr Geld, die Henker und. Und insofern kommt da alles zusammen, weil man gemerkt hat, okay, wir brauchen immer mehr, aber wenn das so einer der untersten Arbeitsstellen in der Gesellschaft ist, da kriegen wir niemanden mehr dafür. Und man hat ja auch gesehen, wie der Vater oder der Großvater vom Franz Schmidt eben die Stelle gekriegt hat. Einfach, da kommt eben der Albrecht daher und sagt so, ich brauche jetzt einen, du hast doch da einen irgendwie mit dem Hund. Das ist großartig. Ich habe übrigens tatsächlich mich die ganze Zeit bis jetzt gefragt, warum die nicht gefragt haben, was mit dem Hund passiert. Mit dem armen Hund. Ich meine, der andere ist gestorben, aber ich meine, ist der dann irgendwo im Wald dann weggelaufen? Oder gut, die Quellen geben das ja wahrscheinlich nie. Aber die haben das auch in der Folge nicht gefragt gehabt. Die wollten lieber von Folter und Tod hören als von Hunden. Sehr wahrscheinlich. Und wie der Dominik ja in einer Folge mal sagt, also wenn es um Hunde geht, dann hört dann irgendwie der Spaß auf. Also Hunde dürfen nur ganz lieb behandelt werden. Ja, das war ein ganz kurzer Ausreißer, wie ihr merkt. Etliche Minuten kurz, aber so ist es. Aber kommen wir zurück zum Triumvirat. Und der Historiker, wenn ich euch jetzt was zum Triumvirat erzählen will und soll, habe ich ein Problem. Wo beginnt denn die Geschichte des Triumvirats? Beginnt die Geschichte tatsächlich da, wo Caesar, Pompeius und Lepidus sagen, hey, irgendwie stimmt hier was nicht in Rom und wir müssen da zu uns zu dritt zusammenschließen und jetzt machen wir da mal was, damit es vorwärts geht. Und das war 60 vor Christus. Oder gehen wir schon tatsächlich ein bisschen zurück, um zu schauen, wie fängt es an? Und dann könnte ich jetzt zurückgehen zum Beispiel zu den Brüdern Gracchus, Tiberius und Gaius Gracchus. Von den zweien habt ihr vielleicht auch schon gehört. Tiberius und Gaius Gracchus. Das ist aber nicht die Grachten, oder? Ja, die Grachenbrüder, genau. Also das sind die eben mit dem Volkstribunat, die dann dann ja, doch, kam. Dann kommt es mir bekannt vor, ja. Genau, dann sind ja eben diese Optimaten und die Popularen. Mhm. Also die Popularen sind diejenigen, die sozusagen dem Volk eher das ist ein komisches Wort, nah sind. Ja, irgendwie klingt nach Nase. Ist nach was. Nase. Genau. und die sind eben praktisch, deswegen heißt es ja auch populär. Also das, da kommt es ja eigentlich auch her, irgendwie für eine breite Schicht einfach interessant. Und die Optimaten, das sind halt eher diejenigen, die dem Senat sich anschließen. Also wir sind also mit den Grachenbrüdern sind wir ungefähr 100 vor Christus, also 40 Jahre zuvor. Aber die ganze Problematik mit den Grachenbrüdern, bei denen ging es darum, wie versorge ich denn meine Veteranen? ich kämpfe da die ganze Zeit und Rom war eigentlich eine bäuerliche Gesellschaft. Das heißt, der Bauer muss seine Felder bestellen und da kommt aber jetzt irgend so ein Konsul daher und sagt, so, wir müssen jetzt da und da kämpfen, lass mal alles stehen und liegen und du kämpfst jetzt mit mir. Und dann kommt er wieder zurück, irgendwie die ganzen Felder liegen brach, ja, irgendwie funktioniert das nicht. Also muss man sowas Ähnliches wie ein Soldatentum irgendwie schaffen. Also kommen die Soldaten, die werden angeworben, kämpfen für mich 2-3 Jahre, aber dann die Veteranen, also diejenigen, die nicht mehr kämpfen, müssen mit Land versorgt werden. Und genau an dieser Stelle haben wir das Problem, dass die Gracchenbrüder eben versucht haben, den Senatoren was wegzunehmen, und zwar so ein Ager Publicus, öffentliche Plätze. Und dann haben die gesagt, also du spinnst doch, also du kannst mir doch nicht einfach was wegnehmen. Ich meine, ich bin zwar saureich ohne Ende, aber wenn du mir das wegnimmst, dann fehlen mir 10 Cent. Also das geht gar nicht. Und genau darüber haben sie sich verfeindet und dann haben sie natürlich den Tiberius erstmal erschlagen und ein paar Jahre später dann eben seinen Bruder, seinen jüngeren Gaius entsprechend dann auch. Man könnte aber noch weiter zurückgehen und zwar zu den Punischen Kriegen. Rom gegen Karthago, weil da beginnt's nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, dass eben Rom das überhaupt nicht mehr verwalten kann, dass die Bauern für Rom kämpfen, weil das einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt und man eben nicht nur noch für paar Monate und paar Wochen irgendwie unterwegs ist und sich gegenseitig die Köpfe einhaut, sondern hier tatsächlich längere Zeiträume das in Anspruch nimmt. Und damit sind wir eben genau da. Man könnte das vielleicht sogar noch weiter zurückführen. Und das ist genau Geschichte, was der Historiker machen muss, was Jürgen eben auch immer macht, wenn er seine Geschichten vorbereitet. Er entscheidet sich, wann beginnt meine Geschichte und wann endet meine Geschichte. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zum Triumvirat. Ich hoffe sehr, also ich hoffe es wirklich sehr, dass der Name Triumvirat nur aus falscher Bescheidenheit gewählt wurde von den dreien. Denn wenn sich ihren historischen Vorbildern nacheifern sollten, ist ziemlich bald aus mit uns. Das heißt, man kann das wirklich sagen... Das ging nicht ganz so glücklich aus. Ja, das ging gar nicht glücklich aus, ja. Nicht nur für einen von den dreien, glaube ich, oder? Ah, ich hab, also im Endeffekt nicht nur für die drei, sondern es ging sogar noch viel, viel schlimmer aus. Im Endeffekt ist damit die Republik tot. Die Republik ist tatsächlich mit dem Triumvirat, das ist ein Anfang vom Ende, natürlich könnte man sie tatsächlich noch weiter vorlegen, aber mit Caesar, Pompeius und Crassus beginnt, dass die Republik einfach das nicht mehr überstehen wird und Caesar wird ja derjenige, übrigens Caesar, könnt ihr euch vorstellen, welches Wort, das wir heute tatsächlich noch des Öfteren nutzen, mit Caesar zusammenhängt? Der Kaiser. Oh, da ist einer dabei, der doch irgendwie sehr viel mehr Latein-Intus hat, als er zugeben will. Ich muss dazu gestehen, meine Schwester hat Grundschullehramt studiert mit Vertiefung Geschichte. Ah, okay, deswegen. Da bleibt ein bisschen was hängen. Genau, und weil eben praktisch im Lateinischen das AE eben sehr wahrscheinlich als Ei ausgesprochen wurde und heißt ja auch nicht Caesar, sondern Caesar oder Kaiser und das Wort sein Name, Caesar, Kaiser, ist heute tatsächlich im Deutschen noch sehr geläufig. Einen ähnlichen Fall haben wir sehr lustigerweise für das Wort für König in einigen Sprachen, wie zum Beispiel im Tschechischen oder im Ungarischen. Das bezieht sich auf Karl den Großen um 800 nach Christus. Und zwar im Tschechischen heißt es Kroll, wenn ich richtig informiert bin, und im Ungarischen Kirai, also aber man merkt, dass da Kar drin ist. Das heißt, wir haben immer wieder Namen, die für eine bestimmte Position entsprechend Namensgeber sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Kommt da dann auch das Wort Zar im Russischen her? Tatsächlich, ja. Also Caesar und Zar hängt sehr zusammen und weil du es halt jetzt sagst, kann ich es ja, also mein Nachname ist ja Zarka, der kleine Kaiser und Attila ist ja der kleine Vater. Also nenn mich Väterchen Kaiserchen. Das ist auch der Grund, warum ich über 1,69 nicht hinausgewachsen bin. Aber den Punkt, den du vorhin gesagt hast, Untergang der Republik, kommt da nicht auch die Redewendung her, den Rubikon überschreiten? Oh, ja. War ihm da nicht schon total klar, wenn er das jetzt macht, dann gibt's auf die Mütze. Ja, vielen Dank, dass du jetzt die Kurve wieder kriegst, denn das ist meine größte Schwäche. Ich rede gern und viel und wenn ich mal einen Faden verliere, dann brauche ich dich, Josh. Also ab sofort musst du immer mitkommen. Und mit dem Rubicon. Und aber wer, weißt du, wer da irgendwo hingegangen ist und was er da gesagt hat? Also, es war, meine ich, gang und gäbe, dass nach einem erfolgreichen Feldzug der Heerführer mit seinen Truppen in die Stadt durfte. Durfte ja sonst keine bewaffnete Einheit oder was in die Stadt, glaube ich. Sehr gut, ja. Und ich meine aber, dass die, und jetzt, ich weiß nicht mehr, Konsuln, Prokonsuln, wer war denn da, Cäsar ausdrücklich verboten haben, mit seinen Truppen zu kommen, weil sie genau wussten, dass der nicht kommt, um Glühwein zu trinken. Genau. Und er es aber trotzdem gewagt hat, gegen die Anordnung mit einer bewaffneten Truppe in die Stadt einzuziehen. Und der Rubicon ist halt der Grenzfluss zur Stadt, bilde ich mir ein. Nee, also Rubicon ist noch etwas weiter weg. Oder noch ein bisschen weiter weg. Aber auf jeden Fall irgendwo da ist aus der spanischen, aus der spanischen Ecke. Nee, ist noch ein bisschen weiter weg. Aber du, also Wahnsinn, was du tatsächlich dir alles gemerkt hast. Interessierst du dich für die Antike oder woher kommt es? Ich sag's gar nicht laut, aber ich habe irgendwann mal Geschichte studiert. Aber das ist schon so lange her, dass du, und du vergisst ja so viel. Ich schäme mich das dann auch immer noch für die Hugenotten. Das muss man überhaupt nicht, denn das ist ja eigentlich, sofern du das nicht tagtäglich nutzt und brauchst, natürlich vergisst man und dann hat man nur noch so ein ganz gefährliches Halbwissen. Das ist aber in Ordnung und deswegen unterhält man sich immer wieder drüber. Und ganz ehrlich, wenn ich dich wahrscheinlich in 3 Tagen fragen würde, wüsstest du wahrscheinlich wieder schon die Hälfte nicht mehr. Aber das ist vollkommen, richtig. Ja, also das ist absolut in Ordnung. Also aber es ist genau das, was ich an diesem Ach-Format so spannend finde, weil erstens, das ist lebendige Geschichte. Also der Jürgen schafft es ja wirklich tatsächlich, das lebendig zu machen. Und dann ist es bei mir immer so ein Triggern. Ja, habe ich schon mal gehört. Und dann ordne ich das für mich wieder ein. Und dann, das macht es für mich spannend, weil ich halt genau, vermutlich habe ich dann einfach dieses Historiker-Denken, versuche das einzuordnen und in die Zeit zu bringen. Mhm. Aber das Schöne ist halt, dass die drei das nicht tun, also nicht explizit. Vor allem Dominik und Philipp ja dann durch ihre Art einfach diese Geschichte noch lebendiger werden lassen. Genau. Und das ist, nachdem wir ja gesagt haben, wir machen das heute, ich finde es gerade unglaublich schwierig, nicht da zu sitzen und dich nur, also dir nur zu lauschen, weil ich es so spannend finde. Mhm. Was aber den Podcast an sich sehr, sehr langweilig machen würde, wenn nur einer spricht und die anderen beiden halt ehrfürchtig lauschen. Nein, aber mach das. Also das, ich gerade das finde ich auch so ganz wichtig, dass wir eben uns austauschen. Und wie du schon sagst, diese Verknüpfungen, die Philipp und Dominik an der Stelle immer wieder haben und die ganz woanders teilweise irgendwie hingehen. Aber diese Vernetzungen sind genau das, wo du sagst, das ist Unterhaltung, das ist Narration und genau das ist so wahnsinnig wichtig. Und weswegen ich mich immer wundere, dass sie nicht noch mindestens 10 Millionen mehr Follower haben. Ich habe noch eine andere Frage, um ein bisschen zurückzugehen. Du hast gesagt, das Triumvirat war das Ende der Republik. Ja, also beziehungsweise damit beginnt's. Wenn jetzt das Triumvirat doch nicht aus falscher Bescheidenheit gewählt worden ist und den Plan hat, eine Republik zu stürzen, was ist dann die Republik? Weil die drei waren ja anscheinend irgendwie schon große Staatsmänner. Reißen die Podcast-Landschaft mit sich oder die Achtterrasse? Mhm. Das ist das, was wir noch in Zukunft erforschen müssen, was sie eigentlich abreißen wollen und wer von den dreien wer ist und wen wir zur richtigen Zeit erdolchen müssen. Oder schützen, je nachdem. Oder die Füße küssen, damit man selbst aufsteigt. Ja, also auch du, mein Sohn Josh. Und aber wir waren vorhin beim Rubicon und das war Cäsar. Und genau das ist im Endeffekt der Grund gewesen, warum die drei Männer sich zusammengeschlossen haben. In Rom herrschte eigentlich sowas Ähnliches wie eine Oligarchie. Das heißt, die Herrschaft der eine Oligarchie. Eine Oligarchie, sehr schön. Ach, herrlich. Das sind die Reaktion von Olli jetzt sozusagen, während wir das jetzt hier aufnehmen. Großartig, er hat die Hände nach oben gerissen. Und da geht es eben um die Herrschaft der wenigen. Und in deinem Fall wäre das die Herrschaft des Einzelnen. Finde ich gut. Und ich mag das. Aber, aber genau das ist ja eigentlich so faszinierend, dass die Römer tatsächlich zu den ganz, ganz wenigen gehören, die das sehr, sehr lange geschafft haben, eben dass nicht einer alleine herrscht, sondern eben so eine Gruppe. aber dadurch, dass sie ja immer größer geworden sind, immer größer, immer mehr dazugekommen ist, natürlich auch Reichtum jetzt auf einmal im System war. Und da war einfach richtig viel Asche im System. Und Lepidus, Entschuldigung, das ist ja der später kommt, der Crassus, der war so unverschämt reich, von dem sagen die Historiker, der konnte gar nichts. Also das war einfach so ein total stinknormaler Kerl, der nichts konnte. Aber weil er Kohle hatte, hat er halt alle bestochen. Und das war normal, das wussten alle. Und es war auch immer klar, wie viel Kohle im System ist. Aber der hat einfach wirklich so viele Sesterzen irgendwie hin und her geschenkt, dass er sozusagen irgendwelche Posten gekriegt hat und damit einfach immer wichtiger wurde. Und er wurde so wichtig, dass Caesar und Pompeius, das waren eigentlich die zwei krassesten Typen, nicht der Crassus, und die zwei gesagt haben, wir brauchen ihn, weil er halt einfach Geld hat. Und was in Rom eben auch total sehr gut eigentlich bisher funktioniert hat, es gab keine Parteien. Das heißt, die ganzen Senatoren haben es wirklich geschafft, oder eben aus diesem Kreis der Senatoren, beziehungsweise aus dem Kreis der Nobilität, das sind sozusagen die Männer, die in diesem Cursus Honorum, also in dieser Laufbahn, irgendwann zum Konsuln werden, ganz am Ende. Und diese Konsuln waren immer für ein Jahr eben gewählt und sie waren immer zu zweit, also zwei Konsuln, die eben zusammen bestimmen, also nie einer alleine. Und das Einzige, was immer wieder mal geklappt hat, war für 6 Monate eben der Diktator. Und für 6 Monate konnte einer mal eben ganz alleine, falls wirklich eine absolute Notlage war, dann wurde einer bestimmt, dass er 6 Monate lang mal alles mobilisiert, um eben Rom zu retten. Und aber was bisher eben noch nie der Fall war, dass eine Partei oder eine Gruppe sich so findet, dass sie über alles bestimmen. Denn es war so, wenn eine Frage irgendwie dringend war, dann hat man drüber diskutiert. Natürlich haben sich kleine Gruppierungen gefunden. Sobald aber die zweite Frage kam, die politisch beschlossen werden musste, haben sich neue Gruppierungen gefunden. Und es war normal. Und das ist der Grund, warum eigentlich Rom so lange als Republik überlebt hat. Jetzt kommen aber drei wirklich absolute Alpha-Tiere. Caesar wird beschrieben so als, der hat seinen Gürtel von seiner Toga irgendwie auch so leicht schräg getragen, so ein bisschen leicht keck, ja genau, so leicht hipstermäßig und wie auch immer, und so ein Schönling und irgendwie. Und es gab übrigens auch, wenn er anfangs absolut kein Geld hatte, gab es kaum einen, der mehr Geld ausgegeben hat, um sich hoch zu schlafen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil er halt einfach allen Geld gegeben hat. Und es war immer so auf der Kippe, schafft er das jetzt nicht. Pompeius dagegen war eigentlich tatsächlich die große Figur, von dem eigentlich alle erwartet haben, der macht das jetzt. Gleichzeitig waren die anderen Senatoren so neidisch auf den, weil der nämlich zum Beispiel die ganzen Piraten besiegt hat. Dann hat er eben auch diesen Aufstand mit dem Spartacus unter anderem irgendwie niederschlagen können dann am Ende. Und der war sozusagen derjenige, dem alle vertraut haben. Caesar dagegen war eher so der absolute Außenseiter, was man heute gar nicht vermutet, weil wenn wir einen kennen aus der römischen Geschichte, dann ist es Caesar und Augustus. Und Caesar war bei seinen, die haben ihn teilweise gar nicht ernst genommen. Und jetzt kommt er daher und sagt so, wir drei schließen uns zusammen. Und ohne Einverständnis von uns dreien passiert nichts. Und es ist unglaublich, dass sie das tatsächlich bei jeder Frage geschafft hat, weil sie nämlich jedes Mal so viel Kohle wieder reingesteckt haben. Geld regiert die Welt. Dass dann irgendwie, genau, und irgendwie die Leute gesagt haben, na gut, dann stimme ich für euch. Na gut, ich stimme jetzt auch für euch. Und so kam das, und jetzt kommt's, und das, da kommen wir wieder zu der Rubikon-Geschichte zurück. Caesar hat sich eben, weil er gesagt hat, ja, also das, was wir jetzt so gemacht haben, so ganz legal war das nicht, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt angeklagt werde, und zwar sobald ich die Staatsgrenze übertrete, und da muss ich als Privatmann auftreten, und wenn ich sobald ich da drüber laufe, kann ich angeklagt werden, und das ist scheiße, das will ich nicht. Also ich lass mir jetzt einfach mal ein Prokonsulat geben, und zwar, da könnte ich doch mal nach Gallien, da ist irgendwie ziemlich, das ist so ein bisschen Unruhe, und irgendwie die in der Schweiz da am Genfer See sind da irgendwelche Völker da über so einen Fluss getreten, da könnte ich doch mal rüber, und da ist einfach mega viel Kohle im System, ich unterwerf, die nehmen deren Sachen einfach an mich, und ja, dann passt's, und dann schauen wir mal, was in 5 Jahren passiert. Und er hat tatsächlich für 5 Jahre eben sein Prokonsulat gekriegt, Und jetzt ist die Frage, naja, jetzt muss er zurück. Was passiert jetzt? Und jetzt versucht er die drei eben, also oder die zwei, Pompeius und Crassus, zu überzeugen. Ja, also das wird so nicht funktionieren. Wir müssen eine Lösung finden. Und Pompeius wurde in der Zwischenzeit so ein bisschen umgedreht. Lepidus war eh, also dem war alles wurscht. Hauptsache, er kann sich so in seinem Ruhm baden, obwohl er eigentlich eher so ein mittelmäßiger Kerl war. Meinst du? Crassus. Ich sage immer wieder Lepidus, gell? Ja, der Lepidus war eben ähnlich, also wirklich eine absolut ähnliche Figur, ähnlich reich. Also beide haben übrigens ihre ähnliche Nieten austauschen. Absolut. Womit sie auch ihr Geld verdient haben. Sie haben teilweise Mietshäuser in Rom angezündet oder anzünden lassen und während es gebrannt hat, sind sie zum sozusagen zum Eigentümer gegangen. Du, ich kauf's dir ab. Also das Land, das ist irgendwie richtig. Und dann hat er neue Mietshäuser draufgebaut und eben dieses Vermieten, teilweise 3-4-stöckige Mietshäuser. Und dann hat er es vermietet und diese Mieteinnahmen, das war halt da, womit er einfach so unverschämt reich teilt. Ja, und das war ein bisschen außerhalb von der Stadt und da hatte dann die Frau hier so ein Etablissement, so ein Amüsiergeschäft. Genau, richtig. Kommen wir vielleicht zurück zum Rubikon. Caesar weiß, wenn er jetzt hier eben da drüber geht, dann ist es eigentlich echt nicht aufzuhalten, dann gibt's einen Bürgerkrieg. Weil Pompeius ist jetzt eher wieder auf Seiten der Senatoren. Er ist eher derjenige, der halt einfach sich selber schützen muss. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Das kennt man auch, das ist auch so ein Sprichwort. Da sind wir dann wieder sozusagen bei deinem Part. Die Würfel sind gefallen. Ah, Das hat er gesagt, und zwar auf Latein, alea jacta est, oder eigentlich wahrscheinlich alea jacta esto, also die Würfel mögen geworfen worden sein, weil er nämlich nicht gesagt hat, dass die Würfel gefallen sind, sondern dass die gerade geworfen wurden und in der Luft sind. Wie es ausgeht, weiß er ja noch nicht. Er kommt jetzt mit seinen Soldaten und es kann sein, dass er im Endeffekt drauf geht. Bitte sag, dass er ein Faltboot dabei hatte. Was er alles dabei hatte. Da konnte ihm nämlich nichts passieren. Einen Golfschläger. Sehr gut, natürlich ein B-52-Bomber, ja. Und dann hat er seinen Bruder Charlie Brown dann noch getroffen. Und genau das ist das, was da an der Stelle passiert. Und Caesar ist halt, also eins muss man ihm lassen. Er war erstens wahnsinnig gebildet tatsächlich. Der hat sehr wahrscheinlich eben dieses mit dem alea jacta esto gar nicht auf Latein gesagt, sondern auf Altgriechisch. Kubos, ich glaube, ich kriege das jetzt. Anerifto, irgendwas. Ach ja, Kubos anerifto. Jetzt versucht genau. Er zu posen. Ja, aber sowas von. Das ist meine absolute. Wenn wir jemals ein Triumvirat gründen, ich weiß, wer der Poser mit dem Geld ist. Ist es nicht mein schön bin stirbt? Ich schon, jetzt muss ich noch reich werden. Ja, danke. was man Caesar zugute halten muss, also er war echt gebildet. Das muss man ihm lassen. Angeblich hat er teilweise bis zu 7 Briefe gleichzeitig diktiert. Und also in diesen Winterlagern da in Gallien, da kannst du ja nichts machen, da ist einfach saukalt, das heißt, die hatten wahnsinnig viel Zeit und da hat er dann eben seine Propagandaschrift De Bello Gallico auch geschrieben, also immer wieder Passagen davon. Was er halt einfach gemacht hat, er hat mit seinen Soldaten mitgekämpft und zwar die ganze Zeit. Also wenn die 5 Tage marschiert sind, ist er ganz vorne mitmarschiert. Wenn die nichts zu essen hatten, war er derjenige, der sogar seine Mini-Portion noch geteilt hat. Wenn die irgendwo im Dreck geschlafen haben, dann war er wirklich immer derjenige, der da sofort der Erste war, der irgendwie seine Decke weitergegeben hat und. Das heißt, die Soldaten wussten, okay, auf den ist einfach Verlass. Er war einfach einer, der begeistern konnte, der die Leute mitziehen konnte, eben seine Soldaten. Er wusste, die brauchen nicht viel, aber das gebe ich ihnen. Und wir gehen jetzt sozusagen über diese Grenze, weil ich euch versorgen will. Wir gehen da wirklich drüber. Das ist der Grund, warum ihr gegen eure eigenen Brüder und eure eigenen Leute kämpfen müsst. Wenn ich das nicht mache, macht sonst niemand. Und das war tatsächlich ein Anfang vom Ende. Denn jetzt gewinnt Caesar gegen Pompeius und gegen die Römer und er kommt jetzt sozusagen nach Rom und ist der Diktator, Eben, er lässt sich auch das dann irgendwann zubilligen. Also er geht vorher noch nach Spanien und macht da ein bisschen was und in Afrika und so weiter. Und jetzt kommt halt eine Sache, die leider, und das müssen wir verhindern, wenn wir verhindern möchten, dass die drei Jungs vom Triumvirat, vom Ach, jetzt irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen. Und zwar wurde Caesar eben tatsächlich aus, eher aus dem griechischsprachigen Bereich und aus dem aus Afrika, so aus Karthago, der Tunesien und die Ecke, der wurde tatsächlich als Divus Caesar, also als göttlicher Caesar jetzt angesprochen, und irgendwie Geschichten rankten sich um ihn, und das war halt eben fatal, weil das schmeichelt einem. Also wenn ich einer von den lebenden Göttern bin, ich meine, bisher hat er sich noch überlegt, ja, wie, wo gehen wir denn hin, was will ich denn eigentlich, ja, Alleinherrschaft, das klingt schon ziemlich cool, aber wir schaffen das so, dass ich sozusagen der Erste unter den Gleichen bin, und ihr seid weiterhin Konsuln und Senatoren und schlagen mich tot, aber ich bin schon der Coolste, also das kriegen wir dann auf diese Art. Das ist auch ein geiler Punkt. Aber wir sind alle gleich, aber ich bin gleicher, dass wir das mal festgelegt haben. Ja. Animal Farm, das ist so wahr, das steckt einfach an so vielen Stellen drin, und genau darum geht's immer. Wer hat den schönsten, längsten und dreckigsten? Ich sehe das jetzt mal als Aufforderung, dass ich erst nochmal durch die komplette Aufnahme durch soll und jede Lupulelei gegenüber Jürgen, wie gut er seinen Job macht, am besten wieder rausnehmen sollte. Ja, bitte, unbedingt. Also gottgleich würde ich ihn jetzt tatsächlich nicht bezeichnen. Und da kommt eben genau das, was er gesagt hat. Boah, hey, also wenn mich die alle so als Halbgott da irgendwie ansehen, das ist ja mega cool. Ich verleihe mir diese Rolle des Diktators jetzt für 10 Jahre. Das klingt jetzt noch nicht so lang und wie auch immer. Und genau, und dann wollte er eben aufbrechen, um die Pater zu besiegen. Denn Crassus, ja, das jetzt sind wir wieder beim Triumvirat, der hat sich gedacht, boah, hey, die anderen zwei, das sind ja richtig, richtig große Feldherren. Ja, ich könnte jetzt so mal nach Vorderasien und könnte da mal die Pater ein bisschen ärgern. Was passiert? Der hat einfach keine Ahnung, wird besiegt, geköpft und natürlich Feldzeichen geklaut. Und das war bei Karä eine richtig fiese Niederlage. Und dann sagt Caesar, ja, also da muss ich natürlich auch aufräumen. Das ist eh so eine schöne Ecke, da ist auch ziemlich viel Kohle zu holen. Und da gehe ich hin, aber ich bin Diktator auf, hat er dann nicht sogar, ich glaube, da hat er dann tatsächlich mal kurz anlauten lassen, ja, ich könnte mir so sehr gut vorstellen, auf Lebenszeit Diktator zu werden. Und da kommt eben sein Ziehsohn, sein Adoptivsohn Brutus, und erdolcht ihn mit anderen Senatoren zusammen. Und das Ende des ersten Triumvirats war natürlich zuvor schon, also spätestens, wo Crassus gestorben ist und natürlich, nachdem sich Caesar mit Pompeius überworfen hat. Und übrigens, warum das dann auch wahrscheinlich gescheitert ist. Und zwar hat Pompeius die Tochter von Caesar geheiratet, die Julia. Und die ist ja dann irgendwann gestorben. Und sehr wahrscheinlich, und das sagen die Quellen, schweigen sich da ein bisschen aus, aber sehr wahrscheinlich war sie tatsächlich diejenige, der die super vermitteln konnte zwischen Papa und Ehemann. Und nachdem sie tot war, da begann es, dass natürlich die anderen Senatoren auch gespürt haben, oh, den Pompeius, den könnten wir auf unsere Seite ziehen, dann verurteilen wir den Caesar, und wenn der irgendwie von der Bildfläche verschwunden ist, dann kümmern wir uns um den Pompeius. Alleine ist er nicht so viel wert wie eben mit den anderen zusammen. Und nachdem er erdolcht wurde, Caesar, kommt jetzt eigentlich tatsächlich zu der Frage, ja, wer herrscht jetzt? Und dann kommen jetzt genau diese drei Leute, die mit dem zweiten Triumvirat eigentlich das bewirken, was eigentlich niemand wollte. Jetzt gibt's drei Diktatoren, und zwar Octavian, Lepidus endlich, jetzt stimmt der Name, und Marc Anton. Und letztendlich, was jetzt beginnt, ist die Proskription, also die Namenslisten, wer muss sterben. Wirklich eiskalter werden die ganzen Ritter mit draufgenommen, also die Equites und die Senatoren. Ich glaube, irgendwie knapp 4000 Ritter wurden ermordet und irgendwie 600 aus den Senatorenfamilien. Und da ging es auch wieder nur um Geld, also möglichst viel Kohle von ihnen und eben auch diejenigen, die das Sagen vielleicht haben mit der Zeit. Und die sind so ausgeblutet, dass sie dann am Ende von diesen ganzen Bürgerkriegen, weil natürlich die drei sich dann auch wieder bekämpfen, Lepidus spielt keine so große Rolle, aber Marc Anton ist derjenige, der dann eine wichtigere Rolle spielt, und er bekriegt sich dann entsprechend mit Octavian, mit Augustus, genau. Und aber am Ende siegt Octavian, also ein Bürschlein, wirklich so ein ganz schlichtes Bürschlein, der aber auch kränklich war und. Aber mit dem ganzen Geld von Caesar, er wurde auch adoptiert, schafft er das dann, die ganzen Soldaten wieder entsprechend auf seine Seite zu ziehen. Ich bin derjenige, der euch da eben später versorgen kann. Und jetzt geht es darum, dass wir hier einfach mal das Sagen haben. Und am Ende kommt es so weit, dass sozusagen die Senatoren ihm das übertragen, ohne dich sind wir nichts, möchtest du nicht unser Alleinherrscher sein. Und also, das, ich erzähle euch die Geschichte, damit wir das irgendwie verhindern. Auf wessen Gehaltsliste steht ihr? Ich glaube, am berühmtesten wird wahrscheinlich der Philipp, weil er der Klügste von ihnen, von den dreien ist. Das darf jetzt Jürgen nicht hören, aber da ist... Der Charismatischste. So, ja, da ist aber Josh derjenige, der da irgendwie, oder? Die besten Karten hat. Also ich müsste die Messer wetzen, oder? Mhm. Ja, nee, er ist vielleicht der berühmteste, aber wer ist von denen der fieseste Diktator von den dreien? Wen müssten wir erdolchen, wenn wir die Chance dazu hätten? Also vermutlich Jürgen, schätze ich. Ich glaube, Dominik ist gefährlich, der ist immer so ruhig. Ich glaube, Dominik ist Der hält sich so im Hintergrund und irgendwann... Stille Wässer sind tief, ne? Tief. Ja. Aber ich hätte auch tatsächlich eher auf Jürgen getippt, dass er derjenige ist, der die Alleinherrschaft irgendwie anstrebt. Ja, ist das so auch der Mann im Triumvirat, ohne den nichts geht, ne? Also wenn der Jürgen sagt, heute mache ich keine Geschichte, dann gibt es da heute einfach keine Geschichte. Gibt es eine Kurzfolge. Ja, dann machen die anderen nur A. Tatsächlich, der ist ja bisher einmal ausgefallen nur, oder? Kann es sein? Also Philipp war ein paar Mal nicht dabei, wenn ich mich richtig entsinne. Und Dominik ist tatsächlich auch mal einen Monat, glaube ich, komplett ausgefallen. Wahrscheinlich beruflich. Und Jürgen wüsste ich nur bei einer einzigen A-Folge, dass er nicht dabei war. Ja gut, wenn's ohne Jürgen gibt's ja keine 8 Folgen, also ist es da schwierig dran festzumachen, weil ich glaube, es gab jetzt doch dieses Jahr irgendwann mal einen Monat lang keine 8 Folge, dafür viele A-Folgen zum Füllen. Mhm. Aber ja, das sind dann auch okay. Schwierige Monate für mich. Mhm. ja, also sie geben übrigens sehr viele gute Podcast-Tipps, die drei, und das ist ja auch tatsächlich so schlimm, dass man sich da auch ewig reinhören kann. Ja, definitiv. Und so oft höre ich irgendwelche Sachen in den Geschichten, wo ich mir denke, oh, das müsste ich mal ansprechen, historisch und nochmal klären. Und aber das ist gar keine Chance, das vergisst du wieder. Und das macht doch einfach nichts, dass es historisch nicht immer 100%ig korrekt ist. Das ist irgendwie genau der Charme, den die drei versprühen. Deswegen würde ich jetzt nochmal der Hinweis. Auch vom Historiker ist es nicht historisch korrekt, weil er es ja nicht wissen kann. Er es nicht wissen kann, genau. Da war ja keiner dabei. Ja, so ist es. Aber eigentlich müssten wir gucken, dass die sich nicht als wirkliches Triumvirat verstehen, damit die möglichst lange oder eigentlich könnte man sagen, dass wir das zweite Triumvirat sind. Eigentlich sind wir die Bösen. Also einer von uns dreien kommt jetzt sozusagen, aber wir haben es ja heute schon geklärt mit der Oligarchie. Genau, wir machen eine Oligarchie, die nur aus mir besteht. Ja, Josh, was machen wir? Tja. Da können wir nur noch schlafen gehen, oder? Ich denke, ich würde auch sagen, dass wir es doch jetzt verdient haben, aus dem Ach-Universum erstmal wieder entlassen zu werden, oder? Wenn ich mich gerade so umschaue, ich glaube, ich erkenne gerade wieder was. Also es wird heller auf jeden Fall. Das ist, den einen oder anderen lichten Moment hatten wir ja heute auch. Ja. Würde ich sagen, es ist Zeit fürs Bett. Ich bedanke mich bei euch. Ja, also ebenso. Vor allem bedanke ich mich beim, ich glaube, die Idee war vom Attila, wenn ich mich richtig erinnere. Vielen Dank, Attila. Mhm. Sehr gerne, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht sind wir jetzt in dieser Konstellation ja auch gebucht, man weiß es ja nicht. So als Ferienvertretung. Genau. Ja, ich bin dabei mit Promille 3. Auch dir. Danke, Josh. Und ich glaube, jetzt bleibt uns nicht recht viel anderes, als den Hörern einen schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer zu wünschen. Und gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht.